Erster Paulus ist ein Apostel von Jesus Christus. Gott und Jesus Christus haben ihn gesandt. Jesus ist unsere Hoffnung. Zweiter, ich schreibe an Timotheus. Er ist wie ein Sohn für mich im Glauben. Ich wünsche ihm Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Dritter, ich bat dich, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien ging. Du sollst einigen Leuten sagen, dass sie keine falschen Dinge lehren sollen. Vierter, sie sollen keine Geschichten und lange Listen von Namen erzählen. Das bringt nur Streit. Wir sollen Gott im Glauben dienen. Fünfter, das Wichtigste ist Liebe. Diese Liebe kommt aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem echten Glauben. Sechster, einige Leute haben das nicht verstanden. Sie reden nur leeres Geschwätz. Siebter, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Aber sie verstehen nicht, was sie sagen. Achter, wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Aber wir müssen es richtig benutzen. Neunter, das Gesetz ist nicht für gute Menschen gemacht. Es ist für böse Menschen, die nicht gehorchen. Es ist für Sünder, die Gott nicht ehren. Zehnter, es ist für Menschen, die schlechte Dinge tun. Sie lügen und schwören falsch. Sie tun alles, was gegen die gute Lehre ist. Elfter, diese Lehre ist in der guten Nachricht von Gott. Gott ist wunderbar und hat mich beauftragt. Zwölfter, ich danke Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat mir Kraft gegeben. Er hat mich für treu gehalten und mich zum Diener gemacht. 13. Früher habe ich Jesus beleidigt und seine Leute verfolgt. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir. Ich wusste nicht, was ich tat, weil ich nicht glaubte. 14. Unser Herr war sehr gnädig. Er gab mir Glauben und Liebe in Jesus Christus. 15. Das ist wahr und wichtig, Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Ich bin der schlimmste Sünder. 16. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir. Jesus Christus zeigte mir seine ganze Geduld. Er ist ein Beispiel für alle, die an ihn glauben und ewiges Leben haben werden. 17. Gott ist der ewige König. Er ist unsterblich und unsichtbar. Ihm allein gebührt Ehre und Lob für immer. Amen. 18. Timotheus, mein Kind, ich sage dir, kämpfe den guten Kampf. Denk an die Worte, die über dich gesagt wurden. 19. Halte am Glauben fest und habe ein reines Gewissen. Einige Leute haben das weggestoßen. Deshalb haben sie ihren Glauben verloren. 20. Hymenäus und Alexander sind solche Leute. Ich habe sie dem Satan übergeben. Sie sollen lernen, Gott nicht zu beleidigen.